1, 2, 1, 2, 3. Think meals, the miserable horizon. Think meals, the miserable horizon. Spring aus deinen heißen Gelanden. Spring aus deinen heißen Gelanden. Spring aus deinen heißen Gelanden. Schwarz. Ai, ai, ai. Mag es ist schnell. Ein Raus. Mag es ist schnell. Mag es ist schnell. Ein Raus. Mag es ist schnell. Es ist spitz, spitz, spitz, spitz. Feuer. Spitz, spitz, spitz, spitz. Feuer. Aber Big Bäcker ist das super, super. Aber Big Bäcker ist das super, super. And now one more time in English. And if you know the words, sing along. Fuck me, you ugly son of a bitch. Fuck me, you ugly son of a bitch. Oké, sedan. Just relax. 1, 2, 1.